Spiegel die Schmerzen deiner stechenden Wunden. Völlig in dich gekehrt, versuchst du keine Schwäche zu zeigen. Du schließt deine Augen und träumst von besseren Zeiten. Deine Hände zittern und deine Augen ertrinken. Aber Gott wird auch jene hüten, die in Trauer versinken. Lass das Schlechte einfach entgleiten und vom Winde verwehen. Und du wirst sehen, nach all dem Leiden wird das Gewinde sich drehen. Denn das Leben ist eine Leinwand, das hast du schnell begriffen. Pinsel kannst du kaufen, die Farben musst du dir selber mischen. Nicht jeder Strich wird wie seine Skizze aussehen, aber jeder von ihnen wird seine Geschichte erzählen. Schau in den Spiegel, nein, dieser Mann, das bist nicht du. In diesen schweren Zeiten, mein Freund, brauchst du richtig Mut, aus dem Loch zu klettern, in dem du gerade stehst. Niemand hat gesagt, sag einfach, es ist ein harter Weg. In dir sitzt die Angst, das falsch zu machen. Du brauchst keine Angst haben, vor etwas halt zu machen. Nimm meine Hand, halt dich gut an ihr fest und genieß es, wenn dein Leben dich jetzt ziehen lässt. Erinner dich zurück, damals waren die guten Zeiten, doch mittlerweile ist dir dieser Zug am Entgleisen. Was hilft dir nicht, den Kopf in den Sand zu stecken? Und es ist auch ganz normal, ab und zu anzuecken. Gib dir einen Ruck und mach die Schultern breit, denn Dinge passieren musst du nicht schuld daran sein. Du wirst sehen, du bist den anderen immer einen Schritt voraus. Die dunklen Wolken deines Lebens reißen wie nach einem Gewitter auf. Das Leben ist eine Leinwand, das hast du schnell begriffen. Pinsel kannst du kaufen, die Farben musst du dir selber mischen. Nicht jeder Strich wird wie seine Skizze aussehen, aber jeder von ihnen wird seine Geschichte erzählen. Deine Seele braucht eine Stärke, um sich frei zu entfalten. Sie braucht ein dickes Fell in diesen eisigen Zeiten. Ich weiß, es wird nicht einfach, doch ich weiß auch, dass du es schaffen kannst. Ich weiß, dass du, wenn du es willst, ein Feuer entfachen kannst. Also lass es zünden und gib ihm die Freiheit zu brennen. Während die anderen kriechen, wirst du als einziger rennen. Lass das Vergangene hinter dir und zieh stets nach vorn. Denn vergiss niemals, mein Bruder, wir sind zum Leben geboren. Denn das Leben ist eine Leinwand, das hast du schnell begriffen. Pinsel kannst du kaufen, die Farben musst du dir selber mischen. Nicht jeder Strich wird wie seine Skizze aussehen, aber jeder von ihnen wird seine Geschichte erzählen.